Sagt an, vergoss der Herr sein Blut und starb er denn für mich? Neigt er sein Haupt auch mir zu Mut für solchen Wurm wie mich? Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb für mich. Ist's wahr, litt er für meine Schuld den Fluch am Kreuzesstamm? Ach, mit solch wunderbarer Huld liebt mich dies Gottes Lamm. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb für mich. Wohl mocht die Sonnenfinsternis verwandelt ihren Schein, als Jesus jenen Schrei ausstieß in seiner Todespein. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb für mich. Vor Scham möchte ich mein Angesicht verhüllen alle Zeit und weinen, bis mein Auge bricht voll heißer Dankbarkeit. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb für mich. Doch löste dies nicht meinen Schmerz, zerflöße ich auch gar. Herr, heilen kannst nur du mein Herz, drum bring ich's dir auch dar. Jesus starb für dich, Jesus starb für mich, ja, für uns alle starb der Herr, Gottlob, er starb für mich.